Lieber Musikfreund, liebe Freunde der Musik, Sie haben sich in dieser Diskothek eingefunden, um der Musik Ihr Gehör zu schenken. Aber haben Sie sich auch schon einmal überlegt, wie so ein Stück entsteht? Nun, um ein Stück wie dieses zu kreieren, bedarf es folgender Elemente. Aber nein, doch nicht solch einen. Wir brauchen ein richtiges Instrument. longer taboo. DJ. We'll be right back.

I know I like Elvis since I was a little boy in my car. sound will rock. Cut the mid-range. This sound will rock. Drop the bass.